Hallo und herzlich willkommen zum 9. News-Podcast im Jahr 2020. Heute besprechen wir wieder einmal die News aus den vergangenen Wochen. Mit dabei die News zum Le Pen TV-Special, das nach Deutschland kommt. Verzögerung bei Detective Conan Weekly. Und Anime On Demand startet den Release der, brandneuen Staffel 5. Aber dazu später mehr. Erstmal stelle ich euch meine heutigen Mitstreiter vor. Da ist unter anderem zu nennen Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, ich bin dabei. Ich begrüße ebenfalls Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und zu guter Letzt ist auch mit dabei Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Genau, und dann starten wir auch direkt durch mit den News des Monats. Interne Ankündigungen haben wir keine. Dafür fangen wir direkt an mit dem Anime in Deutschland-Bereich. Da haben wir die Meldung für euch, wie gesagt, dass Anime On Demand mit dem Release der brandaktuellen Staffel 5 gestartet ist, die vor zwei Jahren bei ProSieben Max gestartet ist, die Premiere gefeiert hat und die Details zur Veröffentlichung, zur Online-Veröffentlichung hat Lasse. Genau, wir sind jetzt nämlich in Staffel 5 gestartet. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, leider muss man sagen, denn die Folgen auf Anime On Demand richten sich grundsätzlich nach dem Stand der Disc-Veröffentlichung von Kase. Kase und Anime On Demand gehören ja zusammen. Und das bedeutet, dass man mit dem Stand der Disc-Veröffentlichung mit Anime On Demand nicht überholen darf. Aber da die entsprechende DVD Box 13 mit den ersten 26 Episoden der Staffel 5 bereits veröffentlicht wurde, konnte Anime On Demand damit nahtlos anschließen. Eben jetzt seit dem 9. August wurde Staffel 4 abgeschlossen, eben mit Episode 333 und mit 334 die erste Folge der 5. Staffel veröffentlicht. Und seitdem bekommen wir, wie auch davor, immer jeden Sonntag zwei neue Folgen aus der neuen Staffel 5, die jetzt auch endlich auf Anime On Demand verfügbar ist. Ich bin mir gerade nicht sicher mit der 14. DVD-Box, wann genau die jetzt erscheinen soll. Wenn die sich noch weiter verzögert, dann kann es da für Anime On Demand vielleicht nochmal eng werden. Aber da muss man dann sehen, ob Kase da weiter verschiebt oder ob die jetzt irgendwann demnächst mal rauskommt. Genau, also die DVD-Box 14 ist ja angepeilt für den 1. Oktober. Ob das dann zu halten ist, momentan ist das der aktuelle Stand. Aber kann sich, wie gesagt, noch verzögern, auch gerade wegen Corona. Wir erwähnen das ja in den letzten Monaten schon immer. Kann es ja immer noch Verzögerungen nach hinten geben. Von daher muss man da wirklich, wirklich schauen und auch brandaktuell informiert seid ihr natürlich bei uns auf connews.org. Aber momentan ist der 1. Oktober der Stand der Dinge. Genau, und freut mich ja tatsächlich auch sehr, dass es mit der Staffel 5 bei Anime On Demand direkt weitergeht. Ich hatte mal bei Instagram gefragt, wie viele Leute denn überhaupt Detective Conan bei Anime On Demand verfolgen oder wie viele Leute dort überhaupt ein Abo abgeschlossen haben, und war wirklich erstaunt, wie wenige Leute das tatsächlich waren. Also es waren so, ich weiß es nicht mehr genau, aber 5%, maximal 10%. Und da dachte ich tatsächlich, dass die Quote deutlich größer wäre, auch weil man eben dort das komplette Sortiment aller 333 Folgen jetzt hat und dann eben auch aufwärts in Zukunft, dass dort wirklich die Quote derjenigen, die ein Anime-on-Demand-Abo haben, so niedrig ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und man hat ja neben der Serie auch noch die Filme, die man schauen kann. Magic Kaito Kid the Phantom Thief ist dort verfügbar. Die TV-Specials, Gosho Aoyama Short Stories, also wirklich eine riesengroße Bandbreite. Und ja, kann ich auch hier nur ans Herz legen, wir werden nicht dafür bezahlt, das muss man heutzutage dazu sagen, aber lohnt sich wirklich sehr, auch abseits von Conan natürlich, aber Anime On Demand ein Abo abzuschließen. Ja, ist der Ganzen wahrscheinlich auch ein bisschen daher geschuldet, würde ich jetzt vermuten, dass es so ist, dass diese Folgen natürlich schon sehr bekannt sind, gerade natürlich die 300 bis 333, weil man das natürlich sehr oft im Fernsehen schon gesehen hat. Ich gehe mal davon, oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt die 5. Staffel hinzukommt, die man jetzt vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat, vielleicht einmal, guter Fan vielleicht zweimal, dass die dann tatsächlich dafür sorgen könnte, dass jemand sagt, oh ja, die Folgen, die kenne ich noch nicht so gut, oder die habe ich erst einmal gesehen, oder ich habe die TV-Ausstrahlung, habe ich immer verpasst, dass diese Leute dann sich dazu entscheiden, sagen, okay, dafür, für diese Staffel lohnt sich das mal, das nochmal ein Abonnement abzuschließen und da mal reinzuschauen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann vielleicht ein paar Prozent mehr werden. Ja, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Meldung zum TV-Special Lupin the Third versus Detective Conan oder Detective Conan, das noch dieses Jahr in Deutschland erscheinen soll. Und die Details dazu hat Johannes. Genau, dieses Jahr gemeint ist der 3. Dezember 2020. Das ist aktuell das angegebene Datum, wann das TV-Special nach Deutschland kommen soll. Es ist allerdings, wie auch schon vielfach gesagt, durch Corona bedingt so, dass es natürlich zu Verschiebungen kommen kann. Der 3. Dezember ist auch hier nicht in Stein gemeißelt, aber es wird aktuell angepeilt. Zu den Informationen des Specials selbst. Das Special hat eine Laufzeit von 105 Minuten, soll auf DVD und Blu-ray erscheinen, sowohl mit japanischer als auch der deutschen Tonspur. Es ist also quasi in Spielfilmlänge und ja, das ist thematisiert inhaltlich das Treffen zwischen Lupin oder das erste Treffen zwischen Lupin und Conan Edogawa und liegt auch zeitlich vor dem Kinofilm, den wir gesehen haben, und das macht das Ganze alles so ein bisschen kurios zumindest, dass das TV-Special, das lief bereits 2009 im japanischen Fernsehen und der Kinofilm 2013 im japanischen Kino, der auch Lupin the Third versus Detective Conan heißt. Und wir hatten es ja jetzt in Deutschland so, dass erst der Kinofilm gezeigt wurde im Kino, logischerweise, und man jetzt erst danach das TV-Special, das ja doch auch 4 Jahre dann ja, älter ist als der Kinofilm, dass man das halt jetzt erst danach auf Disc rausbringt. Und eigentlich hätte es ja mehr Sinn gemacht, zuerst die Disc veröffentlichen zu machen und es dann im Kino zu zeigen. Jetzt hat man es andersrum gemacht, wahrscheinlich weil man einfach den Conan im Kino zeigen wollte damals. Ich weiß gar nicht, wie das genau war, welche Kinofilme da noch liefen, welcher Kinofilm in dem Jahr, wo es gezeigt wurde. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist es natürlich ein bisschen Kuriosum, aber wir können uns froh sein, dass es überhaupt erscheint und dass das jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass man jetzt auch die Lupin Specials oder OVAs sind das, glaube ich, veröffentlicht bei Kase, dass man sagt, okay, das wäre natürlich ideal für die, wenn sie jetzt die Zielgruppe dann so dahin bringen können von Conan, die sagen dann, ah ja, die Conan-Fans finden dann Lupin ganz interessant und merken, oh, da kommen jetzt auch noch Specials raus bei Kase, vielleicht kaufe ich mir die ja auch noch. Könnte ich mir vorstellen, dass man das wahrscheinlich aus so einer Verkaufsstrategie her noch gemacht hat, weil man damals, als im August der Film lief, das noch nicht geschafft hatte, die Specials von Lupin rauszubringen und dass man das jetzt halt so alles ein bisschen zeitlich so getimt hat, dass die Veröffentlichung jetzt erscheint. Das kann ich mir vorstellen. Ist auf jeden Fall ein kleines Kuriosum zu dieser Geschichte. Und die DVD-Version soll übrigens noch in einer Limited Edition kommen. Da weiß ich aber nicht, das ist noch so ein bisschen unbestätigt oder nicht sicher. Da ist noch so ein kleines Fragezeichen dran. Ja, soweit aber zu den Veröffentlichungen, die dann kommen. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es überhaupt erscheint. Ja, freut mich tatsächlich auch, dass wir ja quasi die Vorgeschichte zum Lupin-Film, es sind beides Lupin-Filme, okay, zu dem, den wir schon kennen, halt bekommen, weil wir ja auch einige Anspielungen auf eben dieses Lupin versus Detektiv Conan Special in dem Film drinne hatten. Und ja, das ist dann natürlich nochmal, ja, schöner, wenn man es dann auch später in der richtigen Reihenfolge sehen kann und dann erst das eine Special, dann das andere und dann versteht man das vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ja, ich könnte mir vorstellen, eventuell, ich weiß nicht, wer es von euch damals gesagt hat, dass es vielleicht wirklich so war, dass Kase erstmal halt, wie Johannes schon sagte, den Lupin versus Conan, den wir im Kino gesehen haben, ins Kino bringen wollte und daran halt absehen wollte, würde es sich lohnen, überhaupt Lupin und das andere Special in Deutschland zu veröffentlichen? Sind da genug Zuschauer, genug Abnehmer? Wie kommt der Film an? Und dann entscheiden wir, ob wir das machen. Und ich glaube, irgendwie genau so hatte das einer von euch damals als Möglichkeit genannt, als wir spekuliert haben, ob dieses Special denn auch noch zu uns kommt. Und ja, jetzt haben wir dann die Nachricht soeben gehört, dass es kommt. Ja, genau, zur Limited Edition noch. Also es gab ja auch von den Detective Conan DVDs, also zu den Filmen, jeweils zu Beginn immer eine Limited Edition, halt im Schuba, die man rausziehen konnte. Die sind aber vor allem zu den ersten Filmen inzwischen vergriffen, wo man jetzt normale Amaray-Boxen hat, oder wie sagt man dazu, Hüllen. also die ganz normalen DVD-Hüllen halt. Und ich denke, beim TV-Special wird es genauso sein, dass es da auch erst diese Limited Edition geben wird. Wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, mit einem Booklet und sonstiges. Aber genau, also die genaue Aufmachung ist noch nicht bekannt. Aber ich denke mal, es wird genauso sein wie bei den Conan-Filmen, dass man sich eben da auch so ein bisschen drauf einstellen kann. Ja, aber die Details fehlen noch. Interessant wird es tatsächlich auch, wie man das dann im DVD-Regal oder Blu-ray-Regal sortiert, wenn man die Specials oder die Le Pen-Sachen nach dem Erscheinungsdatum in Deutschland sortiert, wäre es ja die falsche Reihenfolge. Also, ja, man muss es dann schon richtig rum hinstellen, finde ich. Probleme also, das Special eines nach Fans. Vorne. Ja. Das hat man nicht, wenn man bei Anime On Demand das konsumiert. Wobei da auch noch nicht klar ist, ob es denn bei Anime On Demand erscheinen wird, aber ich nehme mal stark an, dass das der Fall sein wird. Also Anime On Demand wird bei Kasee eigentlich nie explizit genannt bei den Releases, aber auch die Conan-Kinofilme erscheinen immer noch bei Anime On Demand. Was heißt noch? Immer bei Anime On Demand, ohne dass es angekündigt wird. Und genauso wird es auch beim Le Pen TV Special höchstwahrscheinlich sein, sage ich ja, jetzt einfach ja, mal so frei heraus. Damals war es ja tatsächlich sogar so, dass das Le Pen, der Movie, der Kinofilm auch zuerst auf Anime On Demand erschienen ist und dann, ich glaube, erst 2 Wochen oder so später per Disc veröffentlicht wurde. Und ich habe auch nochmal nachgeschaut, also der Film, The Movie, nicht das TV-Special, sondern The Movie, der schon erschienen ist, der ist auch in der Limited Edition für die DVD erschienen. Also es ist schon hinreichend wahrscheinlich, dass es auch beim TV-Special der Fall sein wird, dass es da auch so diesen Schuber nochmal gibt. Ja, aber und sind natürlich dann gespannt, ob es vielleicht doch auch vorher nochmal, irgendwie eine Woche vorher oder so, nochmal auf Anime On Demand veröffentlicht wird, das TV-Special. Das wäre ja vielleicht dann noch ein Grund mehr, vielleicht für den einen oder anderen ein Abo abzuschließen dort. Aber ja, wie gesagt, das soll jetzt nicht in Werbung hier ausarten. ja. Nicht. Nicht, ja. Wir werden ja nicht bezahlt. Noch nicht. Noch nicht, ja. Weißt du denn, was die Limited Edition von dem The Movie enthielt? Ja, das war auch dieser, wie so dieser Pappschuber quasi. Und ansonsten auch das Booklet. Aber das ist auch, glaube ich, beim Normalen dabei. Und ja, sonst unterscheidet sich das nicht groß vom anderen. Sieht halt ein bisschen edler aus. Und für Sammler, die schon alle haben, ne, dann will man das natürlich auch so haben, ist ja klar. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass es halt für die Blu-ray keine Limited Editions gibt. Das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen, weil, die Limited Edition als DVD ist ja schön und gut, aber die Bildqualität ist halt doch, das merkt man, finde ich, schon heutzutage bei den ganzen Flachbildfernseher, den man zu Hause hat und wenn man es dann oder am PC guckt oder so und die können halt alle schon Full HD und die, ja, das finde ich ein bisschen schade, das könnte man ja auch mal für die Blu-ray in Angriff nehmen, weil das ist ja jetzt doch das modernere Medium. Aber jetzt nachträglich noch Sammelschuber rauszubringen, das finde ich dann auch, da aber wird man den Fan verraten, glaube ich. Ja, aber sie können ja mal anfangen. Oder wenn man jetzt anfängt mit Filmen. Ja, das sieht natürlich blöd aus. Ich weiß schon, was du meinst, wenn du dann 24 Filme hast, die nur in der normalen Blu-ray-Version erhältlich waren, hast du dann ab 25 eine Limited Edition. Ich weiß, aber ich meine, im Endeffekt, ich würde mir, also das ist bezwingt ja auch die Leute, die immer die Limited Editions auf der DVD gekauft haben, auch immer weiterhin die DVD zu kaufen, auch wenn sie vielleicht einen Blu-ray-Player haben. Leider ja. Ja, und das ist doch auch nicht Sinn der Sache oder sollte nicht Sinn der Sache sein, dass man sagt, okay, es ist egal, was ihr habt, wenn man es sogar von der Größe her anpassen würde, dass es keinen Unterschied macht, wenn man sagt, ich habe mir immer die Limited auf DVDs gekauft und jetzt stelle ich mir die Limited Edition der Blu-ray hin und man sieht gar keinen Unterschied, außer vielleicht das Logo von der Blu-ray und DVD, dass das halt unterschiedlich ist. Ja, das wäre doch mal eine Sache, die man vielleicht einen Angriff nehmen könnte. Fan zugute, Fan zuliebe. Das mit der Größe ist eine sehr gute Idee, denn das habe ich gerade eben auch überlegt, weil ich bei den Specials dann auf die Blu-ray umgestiegen bin und dachte so, jetzt habe ich gehört, es gab eine Limited Edition, aber nur auf DVD, das passt nicht zu den Blu-rays, die ich vorher habe, also muss ich die Blu-ray weiter kaufen. Ja, bei den Filmen bin ich auch immer noch der DVD-Käufer, eben weil ich diese Pappschuber-Version so, ja, genial finde. Um nochmal das Anime On Demand Abo anzusprechen, man kann ja auch dort dann kann das ja dort dann auch in höchster Qualität genießen. Nein, okay, das war es jetzt aber auch. Hier. Das kann man allerdings gibt es da keinen Pappschuber. Das ist auch immer richtig. Ja, man kann sich die ganzen Sachen natürlich auch digital käuflich irgendwo erwerben. Ja, dafür ist es dann günstiger, nicht wahr? Ja, und es nimmt keinen Platz im Regal weg. Für viele Fans sicherlich auch ein Argument, ja, das stimmt. Ja, Anime on Demand, meine Freunde, Anime on Demand. Gehen wir weg von Anime on Demand und machen weiter mit dem Manga in Deutschland. Da ist ein neuer Manga-Band erschienen, Band 98 mit ja, neuen Fällen, neuen Kapiteln. Lasse hat schon ein paar spannende Details dazu. Wir werden natürlich auch noch einen separaten Themen-Podcast dazu machen. Ja, aber ich glaube, Lasse hatte schon mal paar erste Eindrücke dazu gewinnen können, nicht wahr? Ja, genau. Bei mir stand der Band mal wieder ein bisschen früher im Laden. Kennt man ja von Buchläden. Ja, und ich mache ja seit Band 95, mache ich ja immer zuerst mal den Weekly Fehler-Thread auf, den wir bei uns im Conan-Forum haben. Und gleich mal ab, was da so korrigiert wurde und was nicht. Spoiler: In diesem Band wurde von den Fehlern, die Fans vorher gefunden haben, fast nichts korrigiert. Wenn man sich daran erinnert, dass das ja auch der Band ist, wo dieses Kapitel drin war, wo wir hier im Podcast über das Panel gesprochen haben, wo Satzzeichen fehlen, Yusaku Kudo plötzlich als Yusako Kudo angesprochen wird, obwohl eigentlich von Yukiko die Rede ist und allem drum und dran, dann weiß man, oh, dieses Panel wurde nicht korrigiert. Ja, wurde es nicht. Und ja, 16 Fehler im Forum, die wir gefunden haben, 15 davon nicht korrigiert und ein Fehler wurde sogar noch schlimmer gemacht in der Bandversion. Und natürlich wurden mal wieder an zwei Stellen Weekly-Texte nicht entfernt. Naja, Happy Release, yay! Man kann sagen, der Band hält mit dem Vorgänger mit, was die Qualität angeht. Leider, ja. Was nicht so gut ist. Ja, ich wollte mal das Positive hervorheben. Ja, also. Kontinuität, ja, sehr Ja, traurig. ihr genau. Band 98 ist draußen, die Fehler sind drin. Ja, also wir werden auf jeden Fall alle Fehler nochmal im Detail besprechen müssen in dem Band-Podcast. Dann könnt ihr euch selbst eine Meinung zu bilden, ob das jetzt gravierende Fehler sind, ob wir da einfach nur so mega pingelig sind oder auch nicht. Aber das könnt ihr euch nochmal dann anhören in dem Band-Podcast, wenn wir alle Fehler mal durchgehen. Das müssen wir, glaube ich, machen und ja, aber er ist auf jeden Fall erschienen. Wir gehen dann mehr auf die Fehler ein als auf den Inhalt. Nein, bitte nicht. Nein. Ich sag mal so, es hat eben noch ein Band Übung, nämlich Band 99, bis dann Band 100 erscheint, der ja wirklich auch, ich sag mal, gewisserweise ein Aushängeschild sein wird. Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass sehr viele Leser oder Interessierte tatsächlich einfach aus Interesse wegen einfach mal Band 100 kaufen, weil sie noch nie einen Manga mit einer dreistelligen Zahl vielleicht in den Händen gehabt hatten. Welche dann auch in Deutschland, glaube ich, noch gar keine erschienen, oder? Dreistellig? Nee. Also ich denke, da werden die Verkäufe auf jeden Fall in die Höhe schnellen bei Band 100. Und da fände ich es auch am allerwichtigsten, dass der auch eine gute Qualität aufweist und ja, möglichst fehlerfrei daherkommt. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Und ein Übungsband dazwischen ist auch noch Zeit. Ja, aber ohne jetzt den Teufel schon an die Wand zu malen, bevor wir ihn überhaupt gesehen haben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich sehr einfach von Weekly zum Band und man hat die Information. Und wenn sie das in den zwei Bänden jetzt, oder ich weiß gar nicht, wo es angefangen hat, 95, ja, das ist schon. ja, wenn sie es da nicht geschafft haben. Und dann in Band 99 es auch nicht schaffen, dann auf einmal das in 100 zu schaffen, nur weil sie gesagt haben, Leute, wir müssen das jetzt mal machen, weil das kaufen viele. Ich glaube nicht, dass die Redaktion diese Einstellung hat. Wäre wünschenswert, aber kann ich mir schlecht vorstellen. Und die Fehler, die Sachen schwanken ja auch immer von Band zu Band. In einem Band ist da mal Aoyamas Kommentar nicht dabei, dafür das alternative Cover. Da ist im nächsten Band der Kommentar wieder dabei und das alternative Cover. Und im Band danach ist das alternative Cover dann plötzlich weg. Und in einem Band nutzen sie die neuen japanischen Visuals aus der aktualisierten Bandfassung aus Japan. In einem nächsten benutzen sie dann wieder nicht. Und dann im nächsten Band benutzen sie es wieder, aber dafür sind dann 15 Fehler nicht korrigiert und so weiter. Jetzt hatte ich gerade die Kontinuität gelobt und dann kommst du um die Ecke und machst mein ganzes Argument zunichte. Was soll denn das, Lasse? So geht das nicht. Vielleicht kriegen wir in Band 100 ja so dieses Cover mit dem Fragezeichen, was es früher auch bei Amazon gab. Ich warte immer noch auf Aoyamas Kommentar aus Band 95. Ich will endlich wissen, was er da gesagt hat. Der wird auch Man noch kommt davon. nachgereicht. Ja, Zum klar. Nachdrucken selber oder was? Wie diese Sticker, die man sich auf den Buchrücken kleben konnte. Naja, man muss eine kreative Lösung finden, Olli. Ja, also ich, wie gesagt, ich würde mir den, auch wenn sie es nachdrucken zum Ausdrucken, würde ich auch begrüßen. Also, weil so als Sammlerherz, es fehlt einfach in der Kontinuität, die Philipp so schön erwähnt hat. Ja, und vor allen Dingen ist natürlich auch das für eine mögliche zweite Auflage wäre es sehr hilfreich, bestimmte Dinge zu verbessern. Aber ja, naja, also Band 98. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Band gekauft habt, ob ihr euch Fehler aufgefallen sind. Vielleicht sind euch ja sogar Fehler aufgefallen, die uns nicht aufgefallen sind. Wer weiß, schaut einfach mal rein und sagt auch Bescheid, ob ihr den gekauft habt oder ob ihr nicht kaufen wollt oder ob ihr erst die Meinung in unserem Podcast abwarten wollt. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, machen wir direkt weiter, auch mit dem deutschen Manga, mit den neuen Weekly-Kapiteln. Da gab es unter anderem Verzögerungen beim Release in Deutschland und natürlich, wenn es Verzögerungen gibt, muss es auch neue Kapitel geben, neue Weeklies. Und darüber wird uns jetzt gebündelt Lasse informieren. Genau, also der neue Fall, bestehend aus Kapitel 1058, 59 und 60, erschien mit Kapitel 1058 in Japan zuerst am 5. August. Das heißt normalerweise dann das Weekly dazu am 10. August. Am 7. August meldete sich aber Egmont Manga mal zur Abwechslung vorbildlich im Voraus und sagte: Liebe Nachwuchsdetektive, leider haben wir eine schlechte Nachricht bezüglich der Detective Conan Weeklies. Da der Übersetzer der Serie sowie seine Vertretung beide ausgefallen sind, wird es zu Verzögerungen bei der simultanen Veröffentlichung der aktuellen Kapitel kommen. Betroffen sind derzeit Kapitel 1058 und 1059. Natürlich werden die Kapitel zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, sobald das Team wieder vollständig einsatzbereit ist. So, das ist ja erstmal, also einerseits natürlich blöd, dass die Übersetzer ausgefallen sind, aber inzwischen ist ja alles wieder im Lot, also das ist dann ja wieder in Ordnung, aber immerhin mal proaktiv kommuniziert. Toll. Nun ist es so, dass am 12. August dann nicht Kapitel 1059 erschienen ist, weil da in Japan keine Shonen Sunday erschienen ist, wegen dem Obon-Fest. Das heißt, Kapitel 1059 kam dann erst am 19. August. Das Weekly für 1058, Kapitel 1058 von Detective Conan, kam am 17. August, also eine Woche nach dem ursprünglichen Termin. Dazu schrieb Egmont Manga dann am 21. August: Wie bereits angekündigt, hat sich die Veröffentlichung der aktuellen Detective Conan-Kapitel aufgrund des Ausfalls beider Übersetzer um jeweils eine Woche verschoben. Mittlerweile sind aber alle wieder voll einsatzbereit. Um Überschneidungen zu vermeiden, haben wir uns allerdings entschieden, jedes Kapitel des aktuellen Falls eine Woche später als üblich zu veröffentlichen. Im Anschluss, also ab Fall 305, ist dann ab 1061, wird alles wieder im gewohnten Rhythmus laufen. Danke für euer Verständnis. Nun ist es ja so, dadurch, dass 1058 Weekly am 17. August erschienen ist und dann dementsprechend das Weekly zu 1059 am 24. August, bedeutet das natürlich, dass sich hier nichts verschoben hat eigentlich und wir im Prinzip nur die Japan-Pause auch ausgesetzt haben, aber das wusste scheinbar Egmont Manga nicht, weswegen sie ja gesagt haben, die Kapitel sind alle verzögert, wobei in Realität es so ist, dass die Kapitel 1059, 1060 zu den regulären Weekly-Kapiteln erschienen sind. Also scheinbar hat ja die Egmont Manga hat ja schon einmal ein Kapitel vor dem Japan-Datum geleakt, quasi, weil sie nicht wussten, dass in Japan das Magazin eine Woche pausiert. Und denen liegen die Kapitel ja immer schon, weil ein Magazin muss ja auch vorproduziert werden, deswegen sind die Kapitel meistens schon 3 Wochen vor Veröffentlichung fertig und so. Und deswegen liegt Egmont natürlich der gesamte Fall meistens schon zur Übersetzung ein paar Wochen vorher vor. Und wenn sie dann nicht wissen, dass in Japan in der einen Woche kein Magazin erscheint, mitten im Fall, dann könnten sie es. Hätten sie es vielleicht eventuell dieses Mal wieder aus Versehen zu früh veröffentlicht, aber da ist dann quasi der Ausfall der Übersetzer, also Josef Scharnel und Cordelia Suzuki, also nehme ich mal an, dass Cordelia Suzuki die Vertretung ist, die hat ja bei Weekly öfter mal übersetzt. Diese Verhinderung der Übersetzer hat quasi verhindert, dass Egmont wahrscheinlich ein Kapitel geleakt hätte. und hat stattdessen dafür gesorgt, dass wir einfach die Japan-Pause auch pausiert haben mit Weekly. Nun ja, dann kam es noch 1060 noch zu einem kleinen Hickhack, denn während 1060 auf Amazon als Weekly problemlos erschien, erschien es auf Kobo und Apple Books gar nicht. Und auf Google Books war es so, dass 1059 versehentlich, also das Weekly 1059, das da versehentlich 1060 hochgeladen wurde und 1059 da gar nicht auffindbar war. Dazu hat Egmont Manga jetzt am 2. September geschrieben: Bei den aktuellen Detective Conan Weeklies kam es aufgrund einer falsch benannten EPUB-Datei zu einem Durcheinander der Inhalte. Mittlerweile sollte der Fehler behoben sein. Kapitel 1060 ist seltsamerweise noch nicht bei Apple Books verfügbar. Wir prüfen das gerade. Bei Kobo hingegen ist Kapitel 1060 inzwischen erschienen. Da gab es also auch nochmal ein kleines Hin und Her. Der verantwortliche Redakteur Marco Walz war zwischenzeitlich auch in Urlaub und da haben sich eigentlich seine Kollegen dran gekümmert, aber er meinte dann, als es die Verwirrung mit 1060 gab, dass er da jetzt inzwischen dran sei und hat das dann auch also in Bezug auf Kobo und so zumindest dann schnell klären können. Was jetzt mit Apple Books ist, wissen wir jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen noch nicht. Aber hoffentlich wird das dann bald nachgerückt. Ja, also mal wieder ganz viel Spaß, aber immerhin hat Egmont Manga diesmal im Voraus kommuniziert von alleine. Toll. Ganz, ganz toll. Ich spare mir den Applaus, weil, naja. Gut, aber dann kommen wir doch eigentlich mal auf den eigentlichen Fall, eigentlich zu sprechen. Der erste Fall, der in Band 100 reinragt, das erste Kapitel des Falls ist noch in Band 99 und das zweite und dritte ist dann in Band 100, womit wir jetzt offiziell Band 100 angebrochen haben an den freien Kapiteln. Yusaku Kudo hilft mal wieder der Polizei von Tokio, weil er hat zu viel Freizeit in Japan und widmet sich einem Serienmord. Er soll helfen zu bestimmen, ob der Mord wirklich zusammenhängt erstmal, denn eigentlich weiß die Polizei noch nicht so wirklich, hängt das alles zusammen. Aber Yusaku sagt: Jawohl, das ist so. Ich habe mir zwar nur ein paar Fotos angesehen, aber ich habe den Fall schon durchschaut. Ach ja, und nebenbei habe ich übrigens ein paar falsche Anschuldigungen gegen Kaito Kid aufgeklärt. Hat er mal so ein Vorbeigehen gemacht. Man kennt ja den Yusaku Kudo. Und er sagt zu Reportern: Ja, diesen Trick von diesem Serienmord habe ich schon durchschaut. Das sage ich aber jetzt nicht. Und das sage ich auch noch nicht der Polizei. Das sage ich in einer TV-Live-Sendung, die in 3 Tagen läuft. Ja, ne? Dann tschüss. Aber die Reporter sagen: Hey, Herr Kudo, wollen Sie noch etwas Kaito Kid mitgeben? Sie haben ihm ja jetzt geholfen. Wollen Sie eine Nachricht an ihn senden? Und Yusaku Kudo sagt: Ja, ach, wenn du glaubst, dass du mir einen Gefallen schuldest, dann kauf doch ein Buch von mir. 3 Tage später kommen nun und es ist so: Yusaku Kudo liegt mit einer Lebensmittelvergiftung krank im Bett, wie ihm Conan, wie Yukiko Kudo, Conan bzw. Shinichi in einer Apotheke erzählt. Und sie wollen die Sendung aber nicht absagen, nur wegen so einer Lebensmittelvergiftung, die sie sich in einem italienischen Restaurant zugezogen haben, für welches plötzlich ein Flyer im Briefkasten lag. Ne, deswegen wollen sie nicht absagen, weil der Produzent ist ein guter Kumpel von Yusaku und das ist alles schwierig, ne? Und deswegen wollen sie es trotzdem machen, nämlich Yukiko will sich als Yusaku verkleiden und dann Conan mit seinem Stimmenverzerrer soll das Sprechen übernehmen und dann mal schnell den Fall lösen. Deswegen gehen sie zur Villa Kudo, werden aber in der Apotheke von einer verdächtigen Schattenperson beobachtet. In der Villa Kudo erfährt Conan zunächst mal, dass Akai gerade weg ist, weil der hat was zu tun mit dem FBI. Egal, aber deswegen muss eben Con Yukiko helfen und sie kann nicht auf Akai zurückgreifen. Und es geht um eine Serie an verschlossenen Räumen, in denen Leute ermordet wurden. Und der Trick bei allem dem ist, alle Türen haben ein Drehriegelschloss. Es sind nicht Haustüren, sondern es sind Türen innerhalb der Wohnung meistens. Ich glaube, eine ist auch eine Haustür. Ja. Und die Ermordeten haben scheinbar keine Gemeinsamkeiten. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche Berufe und auch die Mordmethoden sind jedes Mal unterschiedlich. Aber wie sein Vater auch, kann Conan sofort feststellen, nachdem er sich alles mal gut angeguckt hat, ah ja, die Morde hängen auf jeden Fall zusammen, ich kenne den Trick und ich glaube, ich weiß auch schon, wer die Täterin ist. Und dann ist Yukiko natürlich ganz happy, happy, happy, ne, will sich als Yusaku verkleiden, kommt dann aber irgendwie nicht wieder. Und als Con dann in ihr Zimmer geht, stellt er fest, ach, sie hat auch Lebensmittelvergiftung, weil sie hat dasselbe gegessen wie Yusaku. Blöd. Und die Reporter stehen auch plötzlich schon vor der Tür, also muss Con jetzt die schnell abwimmeln. Doch vor der Tür stehen nicht Reporter oder die TV-Crew, die ihr Special aufnehmen soll, beziehungsweise das Special live übertragen soll, sondern es steht ein weiterer Yusaku Kudo vor der Tür, der fies grinst. Dabei handelt es sich um, wie Conan sagt, Kaito Kid. Denn Kid macht Andeutungen, dass er seine Schuld begleichen will. Ja, Kid steht vor der Tür, hilft Yusaku Kudo mal eben aus der Patsche, weil, na, Yusaku hat ja auch ihm geholfen. Con und Kid gehen dann den Fall noch so ein bisschen durch, beziehungsweise Con entriezt Kid so ein bisschen, indem er ihm nicht gleich die Lösung verrät, sondern erstmal wieder die ganzen Falldokumente zeigt, womit wir als Leser dann auch einen schönen Recap bekommen. Aber Kid hat Probleme, Sachen rauszufinden, weil, hey, ich bin ein Dieb und kein Detektiv. Und so kommt es dann dazu, dass sie bis zum Eintreffen und Beginn der Live-Sendung nicht alles durchsprechen konnten. Das heißt, Kid kriegt von Conan einen Knopf im Ohr und Conan souffliert ihm dann die Falllösung quasi vor. Und in der Live-Sendung kommt es dann dazu, wie es kommen muss. Die Reporterin, der einzige Fallcharakter, der in diesem Fall benannt wurde und nicht tot ist, die Live-Sendung moderiert in der Villa Kudo, wird als Täterin benannt. Wie genau der Trick funktioniert, das an dieser Stelle noch nicht verraten, weil das ist ja immer der Sinn dieser Fälle, dass man den Trick rausfindet und nicht unbedingt die Täterin. Aber natürlich, wie immer, Conan kann sie überführen und Migure bedankt sich dann bei Yusaku, sagt auch, ach, ja, eigentlich wollte Nakamori hier noch mit hinkommen und sich bei dir bedanken, Yusaku, für die Anschuldigung gegen Kid. Aber ach, blöd, Kaito Kid ist jetzt gerade während der Live-Sendung hier in Shibuya aufgetaucht und hat da wieder zugeschlagen. Deswegen muss Nakamori da gerade sein. Was Conan ein bisschen schockiert, war, Moment, Kid ist doch hier, also ist der Kid in Shibuya doch bestimmt auch fake, oder, Yusaku? Sagt er und dreht sich Yusaku um, doch Yusaku ist weg. Denn tatsächlich war dieser Yusaku niemand anderes als Wermut. Ja, Wermut begibt sich in einem Hafen zu einem Treffen mit Gin und Wodka, wo Gin genervt ist, weil Wermut ist zu spät. Aber Wermut sagt, ja, ich musste noch eine Kleinigkeit für Rum erledigen. Da ist so ein Typ, der könnte vielleicht gefährlich sein für die Organisation und verbringt mehr Zeit in Japan aktuell. Den soll ich mal auschecken. Und sie berichtet Gin und Wodka, dass diese Person überhaupt keine Gefahr ist. Sie kann sie jederzeit töten. Hat sie jetzt noch nicht gemacht, ne? Weil nicht nötig, von der geht keine Gefahr aus, aber ne? Sollte mal der Bedarf daran entstehen, diese Person zu töten, kann sie das natürlich jederzeit machen, versichert Wermut. In der Villa Kudo ist Conan natürlich schockiert, dass Wermut hier die ganze Zeit da war und will schnell mit Yusaku und Yukiko sprechen, die ja immer noch angeblich krank sind. Doch als er das Zimmer geöffnet wird, steht dahinter Akai, der doch nicht weg ist, und Yusaku und Yukiko, die doch nicht krank sind, und das FBI durchkämmt gerade das Haus. Die Villa Kudo wird überprüft auf Kameras und Wanzen von Wermut, doch Jody und Camel können nichts finden. Es ist scheinbar alles clean. Ja, Yusaku und Yukiko haben bemerkt, dass sie verfolgt wurden und haben ihre Lebensmittelvergiftung, die eigentlich durch vergiftetes Essen hätte hervorgerufen werden sollen, haben das nur vorgetäuscht, weil sie haben den ganzen Plan durchschaut und nur so getan, als wären sie komplett verwundbar und hätten massige Schwachstellen und sonst nichts geplant. Und der Plan hat perfekt funktioniert. Wermut wurde getäuscht, Conan wurde nicht eingeweiht, weil, um seine Feinde zu täuschen, muss man natürlich erstmal seine Freunde täuschen, sagt Yusaku ganz fröhlich zu Conan, der natürlich etwas genervt davon ist. Und Akai sagt, jo, wir haben den Angriff auf die Villa Kudo jetzt erstmal irgendwie abgewehrt, die machen hier erstmal nichts mehr. Und Yusaku sagt, jo, aber jetzt müssen wir uns nur vorbereiten auf die nächste große Aktion der schwarzen Organisation. Und damit ist dieser Fall zu Ende und in Fall 305 erwartet uns ein neuer Fall, der dann der erste Fall ist, der komplett im Bann 100 ist, wo natürlich jetzt viele Fans sagen, ah, jetzt gibt es doch bestimmt einen Showdown mit der Organisation. Ja, wer weiß, vielleicht. Möglicherweise, hoffentlich, ne? Aber ich würde mal sagen, dieser Fall ist zumindest eine gute Einleitung für den Band. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant, halt dieses Ganze, ja, was du uns eben vorgestellt hast. Sehr spannend auch schon vom Zuhören, und dann beim Selberlesen wird es dann bestimmt auch nochmal, ja, umso interessanter, wenn man die Bilder dann noch dazu hat. Ja, von daher, also, ja, klingt für mich schon mal sehr gut, und ich würde mir wünschen, dass es jetzt eben dann auch gleich mit der Organisation oder irgendeinem Fall, der in die Richtung geht, weitergeht, weil ich finde, er kann jetzt schlecht irgendwie noch einen Detective Boys Fall da mit reinklimmen, weil wenn wir jetzt schon im Band 100 sind, ich nehme mal an, dass Band 100 nicht dicker sein wird als die anderen Bände, und da braucht er natürlich für so einen Organisations-Special-Band mit 5 Kapiteln oder 4 oder keine Ahnung, wie viel die hatten, braucht er natürlich auch ordentlich Platz dann. Und da ist ja dann eigentlich jeder Filler-Fall in dem Sinne, der den Band nur füllt, eher fehl am Platz. Ja, Vorbereitungen können ja auch eine längere Zeit dauern, nicht wahr? Das also kann natürlich sein. Ich denke jedenfalls nicht, dass wir jetzt schon die Rum-Enthüllung haben werden. Das fände ich ein bisschen... Ich finde, wir bräuchten noch ein bisschen mehr zu Kuruda und auch zu Wakita. Da hatten wir bisher meiner Meinung nach noch nicht genug zu. Aber ich kann mir schon vorstellen, das wurde ja auch bei uns im Discord von ein paar Usern mal geschrieben, dass uns eine Art Black Impact 2 erwartet, also Black Impact bzw. die Einführung von Kier um Kapitel 500 rum war ja ein Organisationsfall, der ja aber nichts mit bestehenden Charakteren zu tun hatte, sondern die Organisation wollte jemanden umbringen und das FBI hat davon Wind bekommen und wollte es verhindern, und das war dann quasi die Konfrontation. Ich könnte mir vorstellen, anhand dieser Formulierung, die nächste große Aktion der Organisation, dass das FBI Wind bekommen hat von irgendeiner neuen Sache, die sie machen, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie etwas, was bisher bekannte Charaktere betrifft, sondern vielleicht eben so ein Fallcharakter wie Domon, der ermordet werden soll oder irgendwas anderes. Das kann ich mir aktuell vielleicht eher vorstellen. Vielleicht kommt Kier ja auch wieder. Ja, die könnte dann vielleicht das FBI informiert haben. Das wäre natürlich gut, wenn Kier mal wieder auftaucht. Also ich denke auch, es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ich denke mal, also ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass dann jetzt irgendwas kommt in Band 100, was nicht in diese Richtung geht. Also von wegen Detective Boys, Filler oder sowas. Also Filler in Anführungszeichen, aber jetzt irgendwas Belangloses. Das kann ich mir nicht vorstellen, und ich sehe das auch wie Lasse, dass die Rum-Enthüllung wahrscheinlich zu früh ist. Das wäre schon sehr stark aufs Tempo getreten. Und das kann ich mir eigentlich noch nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es neue Informationen gibt zu Rum. Das kann ich mir gut vorstellen, aber die komplette Enthüllung glaube ich nicht. Das, nur an dieser Zahl, dass es jetzt der 100. Band ist, wird es glaube ich nicht festgemacht. Also diese Marke ist da nicht so... Die ist natürlich doch eine Riesenmarke und ist auch so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur deswegen dann jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir es doch schon vorher enthüllen, obwohl es vielleicht anders geplant war oder so. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Von daher... da sehe ich das auch so, dass wir da noch ein paar Informationen brauchen, insbesondere zu Kuroda, und das würde mich auf jeden Fall ja doch sehr freuen, und ich denke, wie gesagt, es wird einen schönen, interessanten Fall geben für Band 100 und freue mich schon auf jeden Fall schon. Ganz genau, Kapitel 1061 mit Fall 305 erscheint am 7. Oktober in Japan und dann hoffentlich am 12. Oktober im Detective Conan Weekly. Ja, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone, und da übergebe ich sehr gerne an Olli. Was haben wir denn da für Meldungen? Ja, in der spoilerfreien Zone haben wir nichts, denn wir haben da genau wie Marco Urlaub gemacht. Muss ja auch mal sein, wir können ja nicht immer nur arbeiten, und das völlig unentgeltlich hier. Ja, das wäre ja auch langweilig, wenn wir immer nur arbeiten würden, nicht wahr? Ja, dafür machen wir dann weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir 3 neue Filler-Episoden, die vorzustellen sind. Wir beginnen mit Folge 977, das zerbrochene Goldfischglas. Und diese Folge wird uns Johannes nicht vorstellen, denn es macht Olli. Au, da hast du mich jetzt schon ganz schön in Schwitzen gebracht. Ja, da ist dein Herz zerbrochen, oder? Ja. Ja, bei mir ist es der Urlaub, der zerbrochen ist. Ja, Urlaub ist schon vorbei. Ja, wir haben eine Episode... Nein, wir haben mal wieder eine... Filler-Episode, was anderes erwartet uns momentan im Conan-Universum nicht. Ja, der Titel, fand ich, hat jetzt nicht so unbedingt Erwartungen, Ideen gegeben. Und deswegen fangen wir doch einfach mal mit dem Inhalt der Episode an. Wir bewegen uns innerhalb dieser Episode in einer Investitionsfirma. Nämlich hat der besagte Chef dieser Firma halt, der alle möglichen Investitionen tätigt, ein Goldfisch angeblich gehabt, so eine absolut seltene Art und überaus wertvoll, und hatte dafür dann natürlich Leute auch geworben, die dann eben in diesen Goldfisch investieren, ihr Geld in seiner Firma lassen, was für ihn natürlich gut ist. Und ja, jetzt hat sich irgendwie rausgestellt, nee, das war irgendwie doch nicht so, und der hat die alle nur hinters Licht geführt, und deswegen sind halt auch die entsprechenden Leute gerade bei ihm im Aufenthaltsraum und beschweren sich lautstark darüber. Nebenbei ist dann eben noch sein Bodyguard mit anwesend und sein Sicherheitsberater, ich glaube, es war sein Sicherheitschef, und dessen Freundin, und dann auch Conan und Kogoror, die stehen da hinten in der Ecke und kriegen das Ganze so ein bisschen mit. Und ja, bevor dann die Situation eskaliert, werden dann die Besucher, sag ich mal, werden dann nach draußen gebeten, und der Sicherheitschef bittet dann auch seine Freundin, die eben da auch mit bei ist, auch draußen zu warten. Und ja, dann sagt der Präsident, wendet sich dann halt an Kogoror und sagt, ja, sie haben ja den ganzen Tumult hier gerade eben miterlebt, die wollen mir alle ans Leder, und ja, deswegen würde ich sie gerne als Bodyguard engagieren. Und ja, Kogoror ist anders als man von ihm kennt, total abgeneigt und sagt halt, nee, hier, was hier in dieser Firma vor sich geht, ihre dubiosen Geschäfte und so, da lässt er sich nicht drauf ein und serviert ihn ganz cool ab, den Präsidenten. Und ja, dann wollen sie nach Hause fahren. Aber während sie dann an der Bushaltestelle stehen, hören sie plötzlich einen Schrei aus der Firma und ja, rennen dann quasi wieder zurück und sehen dann halt in einem Raum, dass der Präsident dort ermordet wurde. Er wurde erschlagen, und dann geht es Ganze sozusagen, wollen sie die Polizei rufen, aber bevor das Ganze dann passiert, gucken sie in den Nebenraum, und da liegt dann plötzlich der Sekretär des Präsidenten, den ich vorhin als Bodyguard bezeichnet habe, das war etwas falsch, also es ist der Sekretär, der ist auch ermordet worden mit einem Messer, was man in seiner Brust findet, soweit ich mich noch recht erinnere. Und ja, auf einmal haben wir zwei Personen, die tot sind, und ja, dann kommt die Polizei, Megure ermittelt mit seinem Team, und die Freundin des Sekretärs sagt halt, ja, ich habe ja draußen gewartet vor der Firma und habe da dann eine Person entlang schleichen sehen, weil man den Flur halt zu dem Präsidentenzimmer von draußen aus sehen konnte. Und Takagi findet dann unterdessen noch zwei von den, ich sag mal, betrogenen Personen, also die ihr Geld da investiert haben und deswegen nicht gut auf den Mann zu sprechen waren. Das eine ist eine Haushälterin, und das andere ist, den Beruf habe ich gerade vergessen, auf jeden Fall war er mit einem Motorrad dort in der Nähe und ja, hatte dann eine Panne und musste dann den Notdienst sozusagen rufen und kam dann da nicht weg. Und die Haushälterin, als die dann gefragt wurde nach ihrem Alibi, da druckst die so ziemlich verdächtig rum und will eigentlich gar nichts weiter sagen. Und ja, dann findet Conan eben noch besagten Goldfisch auf dem Fußboden, weil ja eben das besagte Aquarium zerbrochen ist, und er rettet dann diesen Fisch, indem er ihn schnell in ein anderes Aquarium umsiedelt. Und ja, dann beginnen vor Ort sozusagen die Ermittlungen, was denn so passiert sein könnte. Und Conan erfährt dann von der Haushälterin, die so ein bisschen beobachten konnte, wohl, dass der Goldfisch, den er gerettet hat, krank war. Und ja, dann gibt es noch so ein paar andere Ungereimtheiten. Eine zentrale Frage, die die Person halt beschäftigt, ist halt, ja, warum denn der Präsident halt ebenfalls ermordet wurde und der Sekretär halt auch, also dass beide sozusagen ermordet wurden, obwohl man ja eigentlich nur ein Motiv für einen hat. Es wird dann eben die Vermutung aufgestellt, dass der Präsident quasi gerade ermordet wurde. Dann kam der Sekretär rein und der Täter hat ihn dann auch mit umgebracht, weil es dürfen keine Mitwisser da sein. Und ja, so entwickelt sich dann quasi die ganze Ermittlung. Und ja, Conan ist halt mit dabei. Irgendwann durchschaut er dann halt die wahren Hintergründe dieses Falls, die ich an dieser Stelle noch nicht verraten will, um euch komplett im Dunkeln tappen zu lassen. Ja, es wird dann aber der Täter entsprechend gefunden und auch die Aussagen entsprechend, die die Verdächtigen so getätigt haben, werden genau überprüft und da werden so ein paar Widersprüche halt aufgedeckt, was dann zur Ergreifung des Täters dann letztendlich führen wird. Ja. Ja, so viel würde ich sagen zu der ersten Episode, die uns im August erwartet hat. September startet jetzt gerade, da kommen wir später noch zu. Ja, und ich würde sagen, die Episode gesehen haben, können hier gerne mal ihre Meinung in das Goldfischglas werfen und wir werden dann sehen, ob es heile bleibt oder doch zerbricht. Ja, also ich muss sagen, was die Episode nicht so gut gemacht hat, war, dass ich den Täter in der ersten Szene erraten habe. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Aber es war jetzt nicht so das große Mystery, dass da, oder Mystery-Fall. Von daher war das relativ simpel. Was aber ganz gut war, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, war dieser Kogoro-Moment, den du auch angesprochen hattest, ganz am Anfang, wo Kogoro dann diesem korrupten Investmentbanker-Chef da gesagt hat, so, also meine Seele verkaufe ich an sie nicht, so nach dem Motto. Und das fand ich wirklich einen coolen Spruch, und wo er das so gelassen hat und dann rausgegangen ist und dann auch Conan gesagt hat, du, Kogoro, das war jetzt aber schon ziemlich cool, wie du das gesagt hast. So. Und er dann sagt, ja, ich bin halt immer cool. Ja, das war schon irgendwie eine, ja, war auch mal so ein sehr starker Moment, hat mir wirklich gut gefallen. Also dafür gibt es auf jeden Fall mal so zwei Sterne, allein nur, dass dieser Moment drin war und dieser Fall. Gekonnt ist gekonnt. Ja, dieser Fall drumherum halt mit diesen Goldfischen und Investment in den Goldfischen und so, ich weiß nicht. Das ist halt so, ja, so Filler-Autoren-Fantasie. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen der Welt, der auf dem, na gut, das vielleicht nicht, vielleicht gibt es irgendwelche, aber wer investiert in den Goldfisch und naja gut, dieses Drumherum, wie es passiert war, das war mir alles irgendwie schon zu vorhersehbar, deswegen fand ich das eher schwach, den Fall, und kann leider nur dann diese 2 oder 3 Goldfische vergeben für diese Folge und leider nicht mehr, weil der ein Folgenfall dann nicht so viel zu bieten hatte, wie ich finde. Ja, würde ich mich anschließen. Also, ich vergebe hier auch 2 von 5 Goldfischen, weil, wie du schon gesagt hast, der Kogoro-Moment am Anfang, also der blieb auf jeden Fall im Gedächtnis, aber ansonsten fand ich das Ganze wirklich so ein bisschen, ja, verwirrend und dann teilweise war dann irgendwie ein Hinweis, der kein Hinweis war, mit diesem komischen Handtuch und dann das, was dann den Täter letztendlich überführt hat, das hat man in einem Panel sehr stark schon gesehen, dass da auf jeden Fall was ist und was ja dann, ich wusste nicht, was es war, aber man hat halt auf jeden Fall gesehen, oh, da ist irgendwie was und das ist verdächtig und Conan hat das irgendwie erst sehr viel später gesehen, obwohl er eben auch in dem Raum stand und alle Personen genau beobachten konnte und kommt erst ein paar Szenen später darauf zu sprechen, so, oh, da ist ja was. Also habe ich ihm irgendwie nicht so ganz abgenommen, dass er das nicht gesehen haben will. Und ja, dann auch so, ja, so, wie das Ganze dann am Ende mit dem Trick halt war, so ein bisschen der Widerspruch, das fand ich, war dann noch so ein bisschen einleuchtend, warum man denn den einen erschlagen hat und den anderen dann mit dem Messer, was, weil das eine war einfacher als das andere und so, das war noch ja, eine gute Richtung dann, aber so, das alles dann am Ende irgendwie, wie gesagt, hat mich nicht so ganz überzeugt und ja, das war dann eben auch, ja, wie gesagt, nicht so ganz überzeugend für mich. Deswegen eben hier nur 2 von 5 Goldfischen. Ich sag's nochmal, war halt ein eher schwächerer Fall und ist nicht so ganz empfehlenswert. Kann man sich gerne mal angucken, aber muss man auch nicht. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Episode 978. Ein Fall am gegenüberliegenden Ufer und den wird uns jetzt aber Johannes vorstellen. Diesmal werde ich ihn vorstellen, das ist korrekt. Und wir haben einen ganz besonderen Detective Boys Fall. Mit dabei ist auch Ai und natürlich Connell und die ganzen kleinen Kinder natürlich. Und sie beobachten Vögel am Fluss, am Ufer. Und mit ihren Ferngläsern, also jeder hat ein eigenes Fernglas und beobachten da so ein bisschen Vögel und sehen dann auch welche und man kann ein bisschen Naturkundekenntnis erwerben, wenn man die noch nicht gehabt haben sollte. Und Conan hatte aber irgendwie nicht so wirklich Lust drauf. Er beobachtet lieber die Personen am gegenüberliegenden Ufer, die dort im Park sich aufhalten. Das führt ein bisschen zu kontroversen Diskussionen, weil die Ayumi und Co., die sagen dann so, naja, wir sind ja hier, um Vögel zu beobachten und nicht Personen. Aber Conan kann sie dann doch ein bisschen überzeugen, dass das ja auch irgendwo Detektivarbeit ist. Und sie beobachten dann die Person und er sagt dann, naja, guckt euch mal den und den an. Man kann ja viel schlussfolgern aus Personen, wenn man sie so sieht und versucht da ein bisschen die Detektivfähigkeiten von den Detective Boys zu schulen und sagt dann, ja, überlegt mal, welchen Beruf könnte denn diese Person ausüben und dann machen sie so ein kleines interessantes Ratespiel da draus. Ai macht auch so ein bisschen mit und sie beobachten da so die ein oder anderen Person und da fällt ihnen während diesen Beobachtungen da auf, dass da eine Person an einem Brunnen steht, die sich ein bisschen merkwürdig verhält, mit einer großen Tasche dort wartet und ja, Conan entdeckt dann auch einen verkleideten Takagi und Chiba und auch einige anderen streng reinblickenden Männer, die natürlich alles Polizisten sind und sie vermuten korrekterweise, dass dort hier möglicherweise ein Verbrechen irgendwas passiert und schlussfolgern dann auch, dass dieser Person, die da am Brunnen steht, eine Geld in der Tasche hat und es handelt sich hier wohl um eine Übergabe. Möglicherweise ist eine Entführung geschehen. So ganz können sie das natürlich nicht ermitteln, weil sie sind ja auf dem anderen Ufer und sie können auch nicht einfach rübergehen, weil das die Brücken, die miteinander verbinden, sind sehr weit weg voneinander. Und folglich bleibt ihr nichts anderes übrig, als diese Szenerie weiter mit dem Fernglas zu beobachten und alles zu schlussfolgern, ohne halt irgendwelche konkreten Hinweise zu haben, was denn da die Sache ist. Und es kommt, wie es kommen musste, jemand rennt los und versucht das Geld der Person, die dort am Brunnen steht, einen möglichen Entführungsopfer oder Angehörigen, das Geld zu entreißen und die Polizisten stürmen natürlich los und ja, Conan bemerkt aber direkt, irgendwas stimmt da nicht und vermutet schon, dass das nur ein Betrüger ist, der sich da irgendwie noch mit reingeschmuggelt hat in diese Entführungsgeschichte und nur ein Drittbettfahrer ist und ja, so ist es dann wohl auch und es kommt dazu, dass noch weitere Entführer oder mehrere Entführer vermeintliche auftreten und sie müssen dann natürlich herausfinden, wer von denen im Park, der dort jetzt herumläuft, wer ist Polizist, das wussten sie, aber wer ist jetzt der Entführer, wer ist nur ein normaler Parkgast und die Detective Boys haben nur jeder eine eigene Vermutung, wer denn der Täter sein könnte, wer hat es aufs Geld abgesehen und es kommt auch nochmal zu einigen Überraschungsmomenten quasi, die wohl der Täter nutzen will und ja, es wird nochmal ein bisschen spannend tatsächlich, aber so viel sei verraten, es geht wohl alles ganz gut aus. Und ja, das ist so der Inhalt der Episode und ich möchte gleich zur Bewertung kommen. Die Episode ist auf jeden Fall mal was anderes. Die Episode, normalerweise ist es ja natürlich so, dass Conan bei irgendeinem Verbrechen dabei ist und immer mit Takagi oder Chiba bespricht, Informationen bekommt und irgendwie ermitteln kann. Und hier waren sie jetzt quasi gezwungen, das alles aus der Ferne zu machen. Und mir hat diese Perspektive ganz gut gefallen. Waren wirklich nur auf äußerliche Beobachtungen beschränkt. Sie haben sich untereinander dann halt austauschen müssen und diskutiert, wer könnte sein, warum und wer ist es nicht und was passiert da gerade und auch irgendwo so ein bisschen die Hilflosigkeit, wenn dann jetzt zum Beispiel jemand ins Wasser gestoßen wurde, so, sie können gar nichts machen, sie sind auf der anderen Seite oder sie sind darauf angewiesen, dass die Polizei das vor Ort macht und sie können sich aber auch erstmal nicht bemerkbar machen und so. Das war alles ziemlich, ziemlich schwierig oder eine ziemlich interessante Situation, das so als Zuschauer zu sehen. Und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Hat mich so ein bisschen an eine ganz alte Folge erinnert, wo es so ging um diese Kassenzettel, wo sie anhand der Kassenzettel von irgendwelchen Kunden im Supermarkt erfahren wollten, was denn die Leute für Essensgerichte kochen und wo sie dann zufällig auf den Mann stoßen, der dafür ein Verbrechen plant. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil sie dann auch nicht wussten, wer ist es und wer hat denn das jetzt eingekauft und warum und was für ein Verbrechen ist geplant. Das unterscheidet sich so ein bisschen, aber es hat mich so daran erinnert und ich fand es sehr gut, wie es dargestellt worden ist. Und ich finde, es war insgesamt eine Episode, die besser war als die vorherige, sodass man hier meiner Meinung nach durchaus drei Ferngläser von 5 vergeben kann für die Episode. Ja, dem würde ich mich anschließen. Auch 3 von 5 Ferngläsern. Ja, war auch, wie du schon sagtest, eine bessere Episode als die letzte. Und das hat ein Kommentar auch bestätigt von einer Userin, die auch gesagt hat, die letzten Episoden waren nicht so, aber diese hier war ja ganz gut. Und Johannes hat ja eben auch schon ein paar Ausführungen gegeben und ja, wie schon gesagt, ich kann mich dem anschließen. Hat mich auch so ein bisschen wieder an Sherlock Holmes erinnert, weil Conan ja im Prinzip durch dieses Beobachten und darauf auch die Berufe schließen, das war so einem ja auch so eine Manie von Holmes, dass er halt immer die Leute ganz genau beobachtet hat und dann Sachen rausgefunden hat, die alle nur verwundert haben. So ein bisschen war das jetzt dann halt hier auch. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass Conan auf Sherlock Holmes beruht oder zumindest das Vorbild irgendwie da so ein bisschen da war. Da hat er dann hier oder die Anime-Macher hier dann den Charakter mal wieder so ein bisschen darauf hervorgehoben. Und ja, ich fand die Perspektive auch sehr interessant und hatte dann auch mal eins von den Bildern aus der Optik heraus dann in den Artikel mit eingearbeitet. Weil wir halt diesen Moment, wenn sie durch dieses Fernglas gucken, dann ist der Bildschirm so rund und rechts und links und oben ist halt alles schwarz, wie als wenn man wirklich durch so ein Fernglas guckt. Also das fand ich war sehr gut gemacht und ja, dann eben auch das Setting war sehr interessant, dass halt die Detective Boys eigentlich gar nichts machen konnten und dann nur anhand von Beobachtungen da irgendwie was rausfinden wollten und gar nicht wirklich ins Geschehen eingreifen konnten. Das war sehr interessant und dann ja auch die Zwischenfälle, die dann so teilweise mit da waren, wo man dann ja, fand ich auch schon, aber vermuten konnte, ja, das ist jetzt nur ein Ablenkungsmanöver, aber fand ich dann auch gut, wie die Polizisten das dann gehandelt haben und dann so undercover die eine dann sagte, ja, ich kümmere mich da eben drum und dann ist sie dahin und das fand ich war schon sehr spannend und ja. Ein kleiner Kritikpunkt fand ich so dann am Ende. Ich fand, das Ende ging ein bisschen schnell dann, als dann der Entführer drohte halt quasi zu entkommen. Dann da geriet Conan dann so ein bisschen in Bedrängnis. Das fand ich dann noch so ganz gut. Aber dann so im Prinzip wurde dann urplötzlich dann am Ende er dann quasi noch gefunden, dass halt quasi alles dann zum Guten sich irgendwie wendet und das fand ich irgendwie ging dann doch so von jetzt auf gleich, war ein bisschen schnell. Ja, da wurden wir dann auch so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir halt irgendwie nicht wirklich was erkennen konnten, woran denn jetzt der Täter genau identifiziert werden konnte. Aber ansonsten, ja, abgerundet, wie gesagt, ein sehr interessantes Setting, war eine Episode, die ich gerne gesehen habe in den letzten Tagen, Zeiten und die ich mir auch wirklich nochmal angucken würde. Daher kann man hier durchaus sagen, sie haben hier wieder eine durchschnittlich gute Filler-Episode auf die Beine gestellt und ja, wie gesagt, die 3 von 5 Ferngläsern habt ihr ja bereits vernommen. Was ich auch noch gerne anmerken möchte, weil du gerade an deinen Kritikpunkt noch geraten bist, das war auch für mich auch ein Kritikpunkt. Also gerade wo Conan dann den Täter quasi mit Fernglas verfolgt hat und gleichzeitig dann mit Shiva telefoniert hatte, aber ihn dann verloren hatte, das war für mich so, also warum ist das jetzt passiert? So, also er hat ihn doch die ganze Zeit mit Fernglas beobachtet und ja, auch wenn du nebenbei noch telefonierst, das sind zwei Sachen, die du gleichzeitig machst. Aber das fand ich auch ein bisschen unrealistisch und dass es dann nochmal so unnötig spannend gemacht werden musste. Ja, also der Filler ist, hat es leider nicht ganz geschafft, auf eine sehr gute Bewertung zu kommen, weil es doch den einen oder anderen Kritikpunkt gegeben hat. Aber man kann sie sich durchaus mal anschauen, die Folge. Ja, eine Folge haben wir dann noch. 979, den Detektiv an der Nase herumführen. Und auch dort gebe ich an Johannes ab. Nicht wahr, Johannes? Ja, sehr gerne. Und Oh, richtig. ja. Wurdest du nicht an der Nase Nein, ich herumgeführt? wurde nicht an der Ja, Nase ein Glück, herumgeführt ein Glück. diesmal. Ja, und wir fangen an mit einem, ja, heißt das Flash Forward, Flashback? Naja, also auf jeden Fall eine Handlung, die schon geschehen ist, aber in der Zukunft liegt. Naja, wir be beginnen eine Szene am Friedhof und es ist alles irgendwie sehr mysteriös, in einer sehr coolen Optik dargestellt, dieser, ja, Flashback nenne ich es jetzt mal. Und ja, mit einem Fall, der sich schon ereignet hat. Und es geht um einen Fall vom schlafenden Kokoro, als er bekannt war, noch nicht bekannt war als der schlafende Kokoro, wo er mal einen Fall gelöst hat und der ist wohl auch ein bisschen sehr tragisch geendet wurde. Also wir sind hier in einer sehr melancholischen Stimmung. Und in der Gegenwart sehen wir dann, wie eine Klientin bei Kokoro in der Detektei ist und die sich als Keizu vorstellt und sagt, ja, ich habe hier eine Brosche verloren. Ich wusste gar nicht, dass ich die überhaupt verloren habe, aber sie bedeutet mir sehr viel. Und ich habe hier einen Drohbrief erhalten, worauf ich darauf hingewiesen wurde, dass mir die entwendet wurde. Und es ist eigentlich ein Erbstück von meiner Mutter und so. Und dann, ja, hat sich das der Kokoro mal angeschaut und hat gesagt, ja, das sollten Sie ernst nehmen. Stand auch Einladung in die Unterwelt und so mit Zeitungsausschnitten, sehr bedrohlich. Kokoro hat das dann auch ernst genommen und hat gesagt, sie gucken und machen, was in dem Drohbrief drinne steht. Es sollte nämlich zu einem Park, sie oder die Person sollte sich zu einem Park geben und Kokoro hat schon vermutet, naja, wenn sie sich da als Frau alleine hinbegibt, ist sie quasi dem Verbrecher ausgeliefert. Deswegen begleitet er sie so ein bisschen, auch als aus Sicherheitsaspekten, um sie von der möglichen Bedrohung zu schützen. Und ja, die machen sich dann auf den Weg in diesen Park und Kokoro fällt gleich auch auf, als er in diesem Park ist, also dass er dort noch nie gewesen ist, aber ihm das Gebäude gegenüber sehr bekannt vorkommt. Und er erinnert sich dann auch fast direkt schon an den Fall, der sich damals dort in diesem Gebäude abgespielt hat. Und ja, das spricht er dann noch nicht laut aus, aber ihm ist es schon aufgefallen und sie machen sich dort auf die Suche nach dem Täter oder nach der Brosche und finden dort allerdings einen weiteren Drohbrief, der sich natürlich auch an die Klientin richtet, wo dann drin steht, ach, Sie haben, ich sehe, Sie haben Kogoro Mori eingeschaltet. Das ist sehr bedenklich, aber ich nehme es auch mit Ihnen beiden, auch mit Kogoro Mori auf, er stellt keine Bedrohung für mich dar. Und aber sie müssen, um die Brosche zu kriegen, jetzt an einen anderen Ort. Und ja, dann machen sich die beiden auf den Weg dorthin, immer begleitet von einem seltsamen Schatten. Und angekommen an ja, an dem neuen Ort, finden sie wieder einen Drohbrief und der führt sie wieder zu einem anderen Ort. Dort gehen sie hin. Und immer auf wenn sie einen neuen Ort ankommen, kommt es zu, ja, vermeintlichen oder Mordversuchen, wo ein Auto auf sie einfährt und sie in letzter Sekunde aus dem Weg springen müssen, wo ein Blumentopf herunterfällt und droht, die Klientin zu erschlagen oder wo ein Golfball auf die geschossen wird. Alles irgendwie keine richtigen, ich weiß nicht, keine Schießerei oder sowas, irgendwas alles so getan werden könnte als Unfall. Ja, und das wird auf jeden Fall, oder das verfolgt sie so die ganze Zeit und Kogoro merkt dann beim letzten oder vorletzten Ort, wo sie sind, diesen Schatten, der sie verfolgt und spricht ihn dann an. Und ja, es ist niemand anderes als Conan, der dieses Treffen in der Detektei schon mitbekommen hatte mit diesem Drohbrief und sie ihn auf Schritt und Tritt gefolgt ist. Und ja, Kogoro ist not amused, dass der Kleine sie verfolgt. Sie setzen ihn dann auch nochmal ab. Und ja, es kommt, dann geht das immer so ein bisschen weiter und man erfährt auch, dass diese ganzen vermeintlichen Tötungsversuche keine Tötungsversuche waren, sondern dass es tatsächlich einfach nur Unfälle waren. Und Kogoro hat immer sehr vorbildlich reagiert, er konnte die immer abwehren, aber es waren halt tatsächlich einfach wohl nur Unfälle. Und wir haben nur eine Person, die hier noch irgendwie mitspielt und ja, das macht es natürlich dann sehr leicht zu erraten, wer denn der Täter ist. Das Motiv, das dahinter steckte, ist aber ganz interessant gewesen und hängt natürlich alles mit diesem Fall zusammen. Und es findet sich einen großen Showdown auf einem Friedhof und hängt mit diesem Fall zusammen von vor 2 Jahren, wo Kogoro den Kogoro gelöst hatte. Und ja, dort wird er dann zur Rede gestellt und er hatte das schon zu diesem Zeitpunkt selbst durchschaut, wer ihn dahin gelockt hat und warum und wieso. Und das war sehr, auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, der Fall wird dann dort gelöst. Und das war soweit der Inhalt der Episode. Es ist im Großen und Ganzen eine Schnitzeljagd von A nach B, von C nach D. Und man versucht irgendwie immer Hinweise zu sammeln. Und ja, an sich ist die Episode, was wie dir dieses Mystery-Setting angeht, oder das haben sie gut gemacht, das ist gut gestartet, aber es ist natürlich nicht so, dass dieser Fall besonders komplex wäre oder dass es sonderlich schwer wäre, den Fall zu lösen. Allerdings muss man sagen, ist es von den Animationen und von der Szenerie immer sehr gut in Szene gesetzt worden, dieser Fall. Das macht es wirklich, wie ich finde, sehr sehenswert und hat mir sehr gut gefallen. Also es gab auch mal so Schwarz-Weiß-Bilder und gerade an diesem Friedhof und dieser Flashback und so. Das hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn der Fall selbst nicht so, ja, wie gesagt, nicht so pompös oder komplex war. Aber auch das Motiv und warum das passiert ist, was passiert ist und wie es zum Mordversuch noch kam und so oder auch nicht. Das war alles ziemlich spannend, wie ich fand. Gut in Szene gesetzt, das auf jeden Fall. Und auch diese Hintergrundgeschichte wirkte sehr plausibel und sehr tragisch irgendwo. Und ja, hatte so eine gewisse Tragik da drin gesteckt hat. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dann der, dass Kogoro nochmal, naja, nicht geschlafen geschickt wurde von Conan, sondern dass er gestolpert ist und sich den Kopf angeschlagen hatte und Conan dann halt den Fall gelöst hat oder das letzte bisschen, was sicher auch Kogoro hätte lösen können, was er leider zum Zeitpunkt genau wusste, wer der Täter ist und warum und wieso das alles passiert. Ja, dann hat dann halt Conan nochmal so dann übernommen. Das fand ich sogar ein bisschen schade, weil eigentlich war der Fall ziemlich Kogoro-lastig. Er hat Kogoro in einem sehr guten Licht dargestellt. Und das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Also, wer hatte ja vorher in der Episode, die wir heute schon besprochen haben, mit dem zerbrochenen Goldfischglas einen schönen Moment, aber hier hatte sehr viele schöne Momente und auch, wo dann vom Täter gesagt wird: Ja, ach, sie sind so ein guter Mensch und was sie alles immer so gemacht haben und wie sie beschützen wollten und so. Das war alles sehr, sehr gut anzusehen. Also, hat mir wirklich gut gefallen. Auf jeden Fall auch eine bessere Episode. An den vier, weiß ich nicht, Drohbriefen. Ja, 3,5 bis 4 kann man schon vergeben, finde ich. Und es ist auf jeden Fall eine der besseren Episoden aus den letzten Monaten. Das ganz sicher. Ob es besser ist als die vorherige Folge, das weiß ich nicht. Bin ich noch ein bisschen unsicher. Ich würde es tendenziell schon einordnen, auch wenn der Fall nicht so komplex war, weil die Szenerie immer ganz stimmig war und die Orte, die sie besucht haben, ganz interessant waren. Ja, dass die Episode gut aufgenommen wurde, wurde auch hier in den Kommentaren von den Usern ja erwähnt, dass diese Episode eben auch besser war als die, die uns in den Wochen davor halt ja gezeigt wurden. Und ja, ich muss sagen, ich ordne diese Episode in die gleiche Kategorie, sage ich mal, wie die letzte Episode. Ja, bin da noch so am wenig überlegen. Also auf jeden Fall sind es mir 3 von 5 Ruten wert. So, ja, an den 4 fand ich, kam sie jetzt halt nicht so ganz ran. Aber auf jeden Fall eine sehr gute, für mich, Dreier-Episode. Und deswegen, ja, da auf jeden Fall sehr gut in Szene gesetzt, dieses Ganze. Ja, von, wie Johannes sagte, von A nach B. Ich fand, also vom Szeneriewechsel her war es ein von A nach Z und von Z nach D und von D nach S, weil sie wirklich durch ganz ja, Tokio gefahren sind, von Osten nach Süden und Westen, und das war sehr gut in Szene gesetzt, wo dann Kogoro: Ja, wir sind jetzt hier und wow, wir müssen ganz ans andere Ende der Stadt. Oh nein, alles klar, dann fahren wir dahin. Und dann: Nein, wir müssen dahin, aber das liegt doch dahinter, wo wir eben waren. Das war sehr gut. Und dann, ja, auch diese Hintergrundgeschichte, die halt spielte mit der, ja, nee, mit der Fabrik, oder war es eine Fabrik, oder dieses Reinigungsgebäude da, wo Kokoro eben den Fall gelöst hat, wie das wurde dann halt schön mit in die ganze Szenerie halt mit reingearbeitet. Und dann ja auch diese stilistischen Elemente, wie Johannes schon gesagt hat, so am Anfang die Szene, wo Conan dann so mysteriös sagt, und all diese Geschehnisse führten zu dem, was sich heute ereignete, so in dem Moment. Und dann auch gegen Ende halt diese Schwarz-Weiß-Szene fand ich sehr gut, dass ich sie dann auch als Bild mit in die Episoden-News aufgenommen hat, weil mir der Stil wirklich sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, so diesen Schwarz-Weiß-Stil hatten wir vielleicht, wenn sehr selten, daher fand ich es ja eben auch so gut. Ja, und deswegen, ja, war sehr schön, das mit anzusehen, dann eben auch so die Seiten von Kokoran. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich habe es auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung dann geschrieben. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Dieser Moment, wo der Blumentopf runterfiel, hat mich sehr an die Episode erinnert aus den aktuellen deutschen Folgen, sag ich mal, wo diese Oma da war und von diesem Blumentopf erschlagen wurde. Die Großstadtkrähen hieß die, glaube ich. Richtig, ja, die Krähenoma. Oder Rabenoma. Deswegen, ja, ich wusste nicht, ob es Absicht war, aber ich habe mich sofort daran erinnert gefühlt und dachte, ist das Absicht von denen oder nicht? Also egal, es ist auf jeden Fall sehr genial und ich würde mich freuen, wenn es so wäre, weil diese Anspielung finde ich sehr gut, ja, und deswegen, ja, war das dann auch, wie das Ganze dann eben am Ende aufgelöst wurde und wie alles zusammenhing und dass es doch keine Mordversuche waren, was aber am Anfang wirklich so aussah und ja, was es dann tatsächlich war, wo man dann so dachte, echt jetzt? Also, war teilweise auch ein bisschen, ja, merkwürdig, also zumindest dieser Autofahrer, den fand ich sehr grenzwertig, dass er da Leute fast umfährt und dann nicht mal anhält, sondern einfach weiterfährt. Ja, ja. Aber gut, vielleicht stand er unter Schock. Ich weiß es nicht. Ja, dann einen kleinen Kritikpunkt zum Schluss, dann mal wieder wie in der letzten Episode. Ja, da muss ich, gehe ich in Johannes Richtung halt. Ich fand es auch wirklich eher überflüssig, dass Kokoran da nochmal als der schlafende Kokoran auftreten musste, weil er hatte es echt schon so weit gelöst und dann, ja, kam es eben zu dieser Konfrontation, wo er dann nochmal betäubt wurde. Also das fand ich, war nicht notwendig. Kokoran hätte das so gut auch alleine hingekriegt und es wäre eine schöne Wendung gewesen. Und da fand ich dann, war eben auch diese auch grenzwertig fragwürdige Szene, als dann eben die Täterin, ich sag mal, ausrastete und auf Kokoran eben zugeht mit dem Messer, da das hätte ganz anders ausgehen können. Und da war ja wirklich Conan so, stand unter Schock, konnte nichts tun. Und ja, Kokoran konnte auch nichts tun, weil er war betäubt. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können, meiner Meinung nach. Da hätte Conan irgendwie einschreiten, ja, müssen. Und diesen Konflikt, sag ich mal, hätte man vermieden, wenn Kokoran eben nicht außer Gefecht gesetzt worden wäre. Aber gut, es ist halt so gekommen und ja, wir haben eben Bewertungen, Meinungen über die Episode gehört und ja, wie gesagt, wir sind uns, denke ich mal, einig, dass es eine der besseren Episoden auf jeden Fall ist und dass man sie sehr gerne angucken darf. Hat viele ernsthafte, aber auch lustige Momente und deswegen, ja, denke ich, sind wir hier zu einem guten Abschluss der Episoden gekommen. Genau, die aktuellste Episode, die gestern lief, Folge 980, Ratschläge für das perfekte Verbrechen, die konnten wir jetzt vor dem Aufnahmedatum leider noch nicht sehen, aber wir können immerhin schon mal feststellen, dass dieses Mal zwei Fehlerfolgen hintereinander kamen, zwei neue, und nicht wieder eine Wiederholung eingeschoben wurde. Also vielleicht ist das ein erster Hinweis darauf, dass das Produktionsteam bzw. der Produktionsablauf langsam wieder etwas Normalität zurückgewinnt. Oder es wurde jetzt halt gestern schon angekündigt am Ende der Folge, dass wieder eine Wiederholung kommt, dann ist das hier hinfällig. Aber immerhin, wir haben schon mal wieder zwei Fehlerfolgen am Stück, zwei neue. Wuhu! Ja, und was wir ja auch hatten, eben in der letzten Episode, die wir eben besprochen hatten, wir hatten eben eine Vorschau auf die Episode, die Lasse gerade schon erwähnt hat, und das heißt im Endeffekt grob zusammengerechnet, wir haben drei Füllerfolgen sogar, die zum aktuellen Standpunkt direkt hintereinander kamen. Nee. Nicht? Nee. Okay, dann doch nicht. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, das waren jetzt drei, die hintereinander kamen. Nee, da war doch die kleine Augenzeugen dazu. Stimmt, das, ja, nach dem Unfallfall. Detektiv an der Nase rumführen und dann eine Woche später Ratschläge. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr positiv angetan. Wenn jetzt die Qualität der Animation oder der Anime-Filler steigt, dann bin ich da auch nicht abgeneigt, wenn jetzt mehr Filler kommen sollten. Vielleicht hat man ja auch die Zeit genutzt, die man hatte, und hat jetzt bessere Filler produziert, als das im Anfang des Jahres war, weil zwischendurch waren die Filler wirklich sehr anstrengend zu schauen. Gürtel hier. deswegen bin ich sehr froh. Bin ich sehr froh, wenn das jetzt in diese Richtung geht, weil das war auch für einen Einfall, also eine Episode, es war ja kein Zweiteil, da waren das schon relativ gute Fälle und also ich will jetzt nicht sagen, es waren die besten Fälle des Jahres, aber es geht schon in die Richtung, weil die anderen, die waren schon ziemlich schlecht teilweise. Und deswegen, wenn das in diese Richtung geht, dann gerne mehr Filler. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie sich der Rhythmus entwickelt, ob danach direkt wieder Wiederholungen kommen. Ich hoffe es nicht. Ja, schauen wir mal. Ich war ja gerade schon so ein bisschen auf falschen Wegen. Ich dachte, wir hatten drei Episoden hintereinander, weil es kam ja wirklich mehr. Also so war mein Eindruck. Deswegen wurde ich dahin verleitet, dass wir jetzt mehr Episoden hatten von Conan. Und ich hatte so das Gefühl, ja, jetzt geht's wieder aufwärts. Jetzt haben sie sich so ein bisschen erholt und können wieder öfter Episoden bringen, auch wenn es erstmal weiterhin nur Filler-Folgen sein werden. Ja, aber so war mein Eindruck, dass es jetzt wieder sie sich erholt haben und dass sie wieder ein bisschen an Produktionsstärke zulegen und sie ja auch an Fillerqualität, sage ich mal, zulegen, was wir jetzt in den letzten beiden Episoden quasi gehört haben. Aber es bleibt spannend. Wir haben ja zwischendrin immer mal wieder die ein oder andere Episode, die nicht so gut war. Wir werden schauen, was die Zukunft uns Wir bringt. halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, das auf jeden Fall. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, conanforum.org und conannews.org. Und zusätzlich sind wir bei Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und vielen weiteren sozialen Netzwerken bei iTunes und Co. als Conan News zu finden. Da könnt ihr uns unter anderem gratis abonnieren, folgen, liken, was auch immer. Schaut gerne vorbei. Dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, wenn es neue News gibt. Noch aktueller als bei diesem News-Podcast, der ja produktionstechnisch nur einmal im Monat erscheint. Genau, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auch von mir danke fürs Einschalten und einen schönen Monat. Bis zum nächsten.